kann euch nur empfehlen, sauft, fickt, nehmt Drogen. Das Leben macht endlich Spaß, seitdem ich da reingekommen bin in diese Welt. Auf die unsere Welt gehabt.